Warum sollen wir immer die Monster töten? Killt die Kafraskafra teuer, Teleport-Service. Warum sollen wir immer die Monster töten? Verprügelt doch mal die Kafra mit der Faust. Lieber Spanzer, lieber Spanzer, Kaffer Teleport, einfach schweineteuer. Lieber Spanzer, lieber Spanzer, Kaffer Teleport, einfach schweineteuer. Die Kaffra ist böse, die Alte hat Hoden, Kaffra mit Hoden, Spongy Maps, Spongy Penis Monster. Die Maps voll mit Penismonster.